Wir haben bei unseren Recherchen drei zentrale Probleme identifiziert. Die marode Infrastruktur der Bahn, die vor allem neoliberalen Börsenfantasien der 1990er und 2000er Jahre anzulasten ist, die absurd verästelte Struktur des Bahnkonzerns, die wenig beleuchtet wird, aber an fast allen Problemen der Bahn zumindest mitschuldig ist, schließlich vor allem die Vernachlässigung und fehlende politische Kontrolle der Bahn durch den Bund als Eigentümer, insbesondere durch die CSU-Verkehrsminister Peter Ramsauer, Alexander Dobrindt, Christian Schmidt und Andreas Scheuer seit 2009. Und liest man den aktuellen Bericht des Bundesrechnungshofs zur Dauerkrise der Deutschen Bahn AG, wird deutlich. Auch der aktuelle Verkehrsminister Volker Wissing, FDP, hat bisher viel zu wenig auf die Reihe bekommen, um die Bahn wieder flott zu machen. Es gibt bei all den Problemen aber eine gute Nachricht. Weil die Misere politisch verursacht wurde, lässt sie sich auch durch kluge Politik wieder beheben. Und wir alle können mit unserer Stimme bei der Bundestagswahl und als kritische Öffentlichkeit zum Aufschwung der Bahn einen Beitrag leisten. Pünktlichkeit war gestern, die dürftige Leistung der Bahn heute. Pünktlich wie die Eisenbahn, das hieß auch zu Dampflokzeiten Ende des 19. Jahrhunderts nicht auf die Sekunde genau. Es hieß vor allem pünktlicher als die Postkutsche. Denn die Eisenbahn hatte exakte Fahrpläne mit klaren Ankunfts- und Abfahrtszeiten. Das war möglich, weil Schienenverkehr prinzipiell sehr berechenbar ist. Ein Zug mit Fahrtempo X benötigt so und so lange für eine Strecke der Länge Y. Dort hält er Z Minuten, damit die Fahrgäste ein- und aussteigen können. Dann fährt er die nächste Teilstrecke von so und so vielen Kilometern und benötigt dafür so und so viel Zeit. Ein System, in dem Pünktlichkeit fast wie ein Naturgesetz erscheint. Neuralgische Stellen, an denen Züge langsamer fahren müssen, lassen sich ebenso in den Fahrplan einrechnen wie allgemeine Zeitpuffer für unvorhergesehene Zwischenfälle, ein defektes Signal, eine gestörte Oberleitung, Kühe, die Gleise kreuzen, eine Bahnschranke, die sich nicht schließen lässt. Doch die Puffer stoßen an Grenzen, wenn einfach zu viel kaputt geht, und das auch noch immer öfter. Diese vielen technischen Probleme sind kein Zufall. Ausfälle sind absehbar, wenn Schienen, Schranken, Leitungen und Züge nicht ausreichend gewartet werden oder wenn minderwertige Materialien verbaut sind. Nur lässt sich leider nicht exakt voraussagen, an welchem Tag das passiert. Bahnpannen sind wie Maiskörner in einem Popcorntopf. Irgendwann macht's plopp, aber wann genau, weiß niemand. Mit diesem anregenden Gefühl starten Bahnmenschen und Reisende in jeden Tag. Keiner vergeht ohne technische Defekte, mechanische Ausfälle und damit verbundene Verzögerungen. Die meisten sind Überraschungen und bereiten echte Probleme, weil vorhersehbare Umleitungen, bekannte Störungen und terminierte Baustellen alle eingeplanten Puffer bereits aufbrauchen. Überraschungen führen fast immer zur Störung im Betriebsablauf. Das Leistungsdefizit der Bahn lässt sich messen. Zwar hat die Bahn ohnehin ein großzügiges Verständnis von Pünktlichkeit. Weniger als 6 Minuten fallen in die Kategorie »passt schon« und zählen nicht als Verspätung. Doch auch gemessen an diesen niedrigen Ansprüchen waren 2022 im Fernverkehr gerade mal 65,2% der Züge pünktlich. Also nicht mal 2/3. Noch 2021 waren es immerhin 75,2% gewesen. Aber diese Zahlen spiegeln die Realität nur unzureichend wider. Denn wenn die Bahn die Pünktlichkeit ihrer Züge misst, zählt sie Züge nicht mit, die gleich ganz ausgefallen sind. Auch Haltestellen, an denen Züge gar nicht erst hielten, weil etwa eine Pofalla-Wende dazwischen kam, drücken die statistische Pünktlichkeit der Züge nicht weiter nach unten. Die größten Ärgernisse der Bahnfahrenden werden von der offiziellen Pünktlichkeitsstatistik also noch nicht mal erfasst. Die reale, von den Reisenden erlebte Pünktlichkeit dürfte daher noch geringer sein. Deswegen versucht die Bahn seit kurzem, nicht nur die Pünktlichkeit der Züge, sondern auch die der Reisenden zu erfassen. Auch wenn es Strecken gibt, auf denen die Bahn pünktlicher ist als auf anderen, die Zufriedenheit der Kundschaft hält sich in Grenzen. In einer Befragung des Verkehrsclubs Deutschland gaben Fahrgäste 2019 der Bahn gerade mal die Note befriedigend, 2,8.